WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freitemennacht heute. Gerne könnt ihr anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder Mail domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht heißt Sibylle. Sibylle, ja, ist 53. Guten Morgen, Sibylle. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Kein so schöner Anlass, weswegen ich anrufe. Was ist los? Ja, mein über alles geliebter Lebensgefährte, mit dem ich seit 29 Jahren durchs Leben gelaufen bin, durch ganz viele Stationen, ist heute ganz plötzlich an einem Herzinfarkt, der sehr stark war, verstorben. Und Warst du dabei? Ja, ich war dabei. Und ist das bei euch zu Hause passiert? Nee, das Kuriose dabei ist, das ist eigentlich passiert auf zu einer Sache, wo wir Spaß haben. Also wir machen beide Musik, mehr so Session-mäßig, also keine Profis, und hatten eine Einladung vom Freund und wir wollten heute was Neues ausprobieren. Mhm. Und dann war Rona noch ganz begeistert, hat heute noch sein Didgeridoo geübt und auf der Hang gespielt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so ein Schweizer Instrument. Ja, ich kenne das. Sieht ein bisschen wie ein UFO aus. Ja. Hat ganz schöne Klänge. Und wollten eigentlich heute einen richtig schönen Tag uns machen. Mhm. Und dann merkten wir dann irgendwie, ja, der wohnt ja ganz oben. Und das waren einige Stufen so. Und mittendrin sagt Rona dennoch, Fahrstuhl wäre nicht schlecht. Und lachten wir noch beide so. Mhm. Und dann kam unser Freund runter und hat uns was abgenommen so. Und ich bin dann hochgegangen und in die Wohnung und sah dann, dass Rona auch nachkam. Und dann kommt er ganz nach oben mit den ganzen Sachen und stützt sich ab am Geländer und fällt so um und hat sofort unser Freund, der Alex, den ich auch ganz lieb danke dafür, dass er so schnell eingegriffen hat, Herzmassage gemacht hat und... Also er hat durch das Treppensteigen quasi dann den Herzschlag bekommen. Wie viele Stockwerke waren das denn? Ja, also war nicht das Empire State Building, ne, aber so... Hat er eine Vorerkrankung, Herzvorerkrankung? Ja, der war nicht ganz fit auf dem Herz und hat so Anfang des Jahres auch ziemliche Atemnot gehabt, hat dann schlagartig das Rauchen eingestellt. Mhm. Wie alt ist dein Partner geworden? Ja, 60 im Juli, ne? Und wann genau ist das heute passiert? Um wie viel Uhr? Heute Nachmittag, so gegen 3:30, 4:00. Das heißt, du stehst ja eigentlich noch komplett unter Schock. Ja, ich habe so einen Modus irgendwie so, letztes Jahr um diese Zeit rum habe ich meinen Papa beerdigen müssen. Mhm. Und der war nun 89 und hat sein Leben gelebt und nichts ausgelassen, so, ne? Und da musste ich auch pragmatisch dann handeln, weil das ist ja irgendwie so doof. Man kann ja gar nicht irgendwie sich hingeben in seine Trauer. Man muss ja sofort die richtigen Entscheidungen treffen. Wie war das denn heute Nachmittag, Sibylle? Ihr habt dann den Rettungswagen angerufen. Ja, vermutlich. Der Rettungswagen und unser Freund, seine Freundin hatte dann das Telefon und die sind dann dran geblieben und haben sich auch immer verständigt, was er machen soll und so. Und aber er ist dann vor Ort verstorben. Ja, der ist vor Ort verstorben. Auch die Rettungsleute haben sich echt lange Mühe gegeben, ihn doch noch wieder zurückzuholen. Das tut mir sehr, sehr, sehr leid. Ja, aber leider alles vergebens. Und ich hatte das leider schon befürchtet. Er ist erst runtergesunken von dieser Brüstung, wo er sich abgestützt hat und direkt in meine Arme gefallen. Und dann haben wir sofort irgendwie alles, die Klamotten auf und aus. Und ich habe sofort gesagt, Krankenwagen, weil ich befürchtete, dass er was mit dem Herz hat. Das heißt, er ist quasi in deinen Armen heute gestorben. Ja, kann man schon sagen, weil ich denke schon, auch die, die noch dabei waren mit der Herzmassage, aber dennoch irgendwie hatte ich den Eindruck, er war schon weg und die Ärztin sagte das dann nachher auch. Also die Töne, die sie da auf dem Monitor sehen, die kommen nur dadurch, dass wir jetzt eben weiter die Herzmassage betreiben. Ne? Und hatte er Kinder? Hast du Kinder? Nee, wir haben zusammen keine Kinder. Wir haben, ich sag mal, Fellkinder. Wir haben zwei Katzen, mit denen wir seit sehr vielen Jahren zusammen leben. Und die sind jetzt 17 geworden und der Kater hat einen Schlaganfall schon zwei dieses Jahr. Da haben wir eher damit gerechnet, wenn man dass dann, einer von denen irgendwie geht. Ne? Ja. Wenn ein Todesfall eingetreten ist, sind die danach folgenden Stunden immer sehr merkwürdige Zeiten. Wie hast du jetzt die letzten Stunden bis jetzt verbracht, den ganzen Abend? Ja, ich habe eigentlich mehr oder weniger so fassungslos. Ich bin eigentlich eher so fassungslos. Ich kann es gar nicht glauben. Warst du alleine? Bitte? Warst du alleine? Nein, der Freund von uns, da wo wir Musik machen wollten, der Alex, der hat den ganzen Nachmittag dann danach, dann kam der Leichenbeschauer und dann kam die Polizei und alle, weil dann erstmal geguckt werden muss, ob ein natürlicher Tod ja oder nein. Ja, das macht so man dann. So ein Apparat, der dann da irgendwie in Gang gesetzt wird und dann kam eben halt der Bestatter und hat ihn dann mitgenommen und dann hat unser Freund dann also sich sehr um mich gekümmert. Mit den Freunden, ja. Und dann habe ich meine Mutti angerufen und der das erzählt. Die hat ja nun letztes Jahr ihren Mann verloren, auch wird 89. Ne? Und jetzt sagt sie, ja, dann sind wir beide jetzt allein. Ich sage, ja, so sieht das so aus. Und wie gesagt, dann bin ich noch zu einer Freundin gefahren. Hast du mit deinem Partner mal, war Thema Tod, war das mal ein Thema? Ja, sicher. Schon alleine dadurch, dass mein Papa gestorben ist letztes Jahr, dass mein Bruder sehr früh gestorben ist mit 29, dass seine Schwester ganz früh mit 17 beim Unfall ums Leben kam, seine beiden Elternteile verstorben sind. Hast du jetzt schon dir in den letzten Stunden Gedanken gemacht, wie die Beerdigung aussehen soll, wie du das möchtest? Ja, eigentlich finde ich ja das ganz schrecklich, das haben wir im letzten Jahr erlebt, wie mein Papa gestorben ist, dass dieser ganze Zwang da ist, Friedhofszwang und ich finde das viel besser in Holland, da kann man halt dann sich verbrennen lassen, die Urne mitnehmen und weiß ich, da vielleicht auch verstreuen, wo die Lieblingsplätze waren, aber hier in Deutschland, also speziell jetzt bei uns in meiner Stadt, ist das ganz schwierig, da muss alles eine Friedhofsordnung haben. Wobei wir haben gestern hatte ich eine Anruferin, es gibt auch Mittel und Wege, dass man in Deutschland das, ohne sich strafbar zu machen, auch Varianten erbeten kann, dass man die Urne zum Beispiel mit nach Hause bekommt. Ja. Also das solltet ihr euch mal schlau machen, wenn du das gerne möchtest. Ja, kümmern. Auf jeden Fall ist dadurch, dass mein Papa letztes Jahr gestorben ist und da viele Sachen gelaufen sind, die echt nicht optimal waren. Der Pastor hat einen falschen Namen gesagt und all so ein Kram. Das ist sehr schlimm und sehr schmerzlich, wenn das dann auch noch passiert. Ja, und das will ich nicht nochmal erleben. Und mir wäre es lieb, halt, wenn unsere Freunde alle zur Session kommen und trommeln und Musik machen. Wo ihr Musiker seid, es liegt das ja eigentlich auch sehr nahe, das genauso zu machen. Ich tröste mich im Moment noch damit, bis es denn so wirklich angekommen ist, was passiert ist, damit, dass er eigentlich bei seiner Lieblingsbeschäftigung gestorben das ist, stimmt, also auf dem Weg hin, um irgendwo Musik zu machen. Wenn es nicht so traurig wäre für die Hinterbliebenen und so traurig, dass er so früh sein Leben hat beenden müssen, war es eigentlich tröstlich, dass er ohne Schmerzen gehen konnte und während seiner fast bei seiner Lieblingsbeschäftigung. Ja, das versuche ich mir auch irgendwann so ein bisschen jetzt einzureden, dass irgendwie, und meine Freundin, die sagte dann auch heute Abend, wir glauben so ein bisschen auch daran, an Vorbestimmung und irgendwann ist die Uhr abgelaufen und so. Hast du vor, ihn nochmal zu sehen beim Bestatter? Möchtest du das? Ja, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Wenn mein Bruder gestorben war, das war ganz furchtbar, wie der dann aufgebahrt war beim Bestatter. Bei meinem Papa war es so, der hatte einen ganz heftigen Schlaganfall zum x-ten Mal. Und der war dann, wie der dann tatsächlich verstorben ist und wir im Krankenhaus waren, total gelb. Und das sah nicht mehr aus wie mein Papa. Ne? Ich weiß nicht, bei meinem Papa habe ich es irgendwie wegstecken können und sagen können, okay, der ist jetzt wirklich nicht mehr der Papa, wie er war. Und Ronald, der sah heute so aus, so ne, als wenn er sagt, oh komm, ist gleich wieder vorbei. Ich ziemlich vielleicht gleich wieder gut. Das muss man dann abhängen, ob du ihn so in Erinnerung behalten möchtest. Und und ich weiß nicht, ob die Gefahr besteht, dass er vielleicht in ein paar Tagen anders aussieht. Ja, wahrscheinlich ist das so. Aber ich finde auch diesen alten Brauch der Totenwache eigentlich ganz gut, ne? Aber das ist eben halt hier bei uns alles so industrialisiert, diese ganze Sterbe- und Todesfallvorgang, dass das schwerlich möglich ist. Auf Dörfern hat man das ja heute noch. Und ich habe halt jetzt so meine eigenen Rituale, die ich versuche zu machen. Ich habe heute Abend dann geräuchert, wie ich nach Hause kam, mit seinem Lieblingsholz und sowas, das ist alles sehr richtig und sehr gut. Sibylle, ich möchte dir wirklich mein aufrichtiges Beileid aussprechen. Ja, vielen Dank. Das ist ein sehr schlimmer Tag heute und jeder, der einen Menschen verloren hat, kann ja ahnen, was in dir los ist. Ja, vielen Dank. Ich möchte dir jetzt gerne, sehr gerne noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten, weil du da ein bisschen mehr Zeit hast. Vielleicht könnt ihr beiden auch noch ein bisschen miteinander reden. Ja, ich bin ziemlich gefasst, weil dieser Pragmatismus einfach notwendig ist, weil ich sonst am Rad drehe. Genau, sonst nichts mehr geht. Genau. Aber trotzdem melden wir uns nochmal bei dir. Ja, ich wünsche dir für die nächste Zeit und für all das, was du jetzt vor dir hast, sehr viel Kraft und Zuversicht und wirklich alles Gute. Ja, ich bedanke mich sehr. Vielen auf Wiederhören, Sibylle. Du legst auf und wir melden uns gleich. Ja, alles klar. Tschüss. Danke. Tschüss. Und hier ist Christa. Christa ist 61. Guten Morgen, Christa. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Christa. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht es um Inzest zwischen meinem Mann und seiner Schwester seit 2012. Seit 2012? Dein Mann ist ungefähr in deinem Alter, schätze ich mal? Ja, mein Mann ist 2 Jahre jünger. Ja. Ich bin 61 und mein Mann ist jetzt 59. Und jetzt, seit 2012, hat er mit seiner Schwester was angefangen? Ja, 2012, sie haben sich da kennengelernt. Ach so, die sind... Sie sind Halbgeschwister und 2010 ist der Vater gestorben und dann hat sich das eben so entwickelt. Dann wurden wir eingeladen. Ach, die haben sich das ganze Leben nicht gesehen? Das ganze Leben nicht gesehen, nein, 45 Jahre lang nicht gesehen. Wussten die denn voneinander, dass es... Die wussten voneinander, sie gibt, ja. So, und dann haben sie sich bei der... sie hat keine Anstalten und der Vater hat auch versucht, den Sohn irgendwie zu besuchen oder irgendwas. So, dann haben sie sich kennengelernt bei den Feierlichkeiten. Dann haben sie sich kennengelernt und schon am zweiten Tag, wir hatten abends draußen eine Feier und sie hat ihn immer von hinten umarmt und ich stand daneben, mein Mann hat fotografiert und da habe ich bloß gehört, ich könnte dich vernaschen. Und da kam mir das schon so komisch vor. Ne? Das hat die gesagt, obwohl sie sich... Das hat sie gesagt, ja. Und obwohl gerade erst kennengelernt quasi. Ja. Ich könnte dich vernaschen. Und auch daneben am Feuer da, das war zum 1. Mai. Und jetzt habe ich gedacht, naja, sag's jetzt erstmal nichts und freuen sich ja noch und haben sich ja gerade kennengelernt. Naja, vielleicht war das so eine Anfangseuphorie, so hätte man es ja auch verstehen können. Ja, sicher auch. Die Mutter hat dann gesagt, ich muss mir dann mal die Carla zur Seite nehmen und sie hat das ja auch mitbekommen, dass sie sich immer gibt und macht und ständig streichelt und drückt. Und jetzt läuft wirklich eine inzestiöse Beziehung ein Jahr zwischen den beiden. Mai gewesen, April, Mai und dann im Juni ist sie dann zu uns nach Köln gekommen und da war sie ein paar Tage und mein Mann hat noch eine Schwester an der Nordsee. Da sind sie beide hingefahren zusammen, um sich kennenzulernen. Da bist du nicht mitgefahren? Da bin ich nicht mitgefahren. War dir nicht mulmig, die alleine fahren zu lassen? War dir nicht mulmig, sie alleine dorthin fahren zu lassen? Ja, war schon. Denn sie kam nämlich zu uns und wir sind dann spazieren gegangen. Meine Tochter kam dann auch noch dazu. Die beiden liefen vor uns und sie hat sich mal eingehängelt und ihn gestreichelt und so. Also wie zwei Teenager, die sich eben gerade kennengelernt haben und immer... Tochter hat auch noch mit dem Kopf geschüttelt und kann ja wohl nie wahr sein. De facto. Nächsten Tag sind sie dann schon gefahren, ne? Also ich konnte das auch gar nicht mehr mit ansehen. Heißt das jetzt, Christa, die beiden haben ein Verhältnis miteinander? Ja, die haben ein Verhältnis miteinander. Und was sagt er dazu? Wie rechtfertigt er das dir gegenüber? Dass es nicht stimmt. ja. Woher weißt du, dass es stimmt? Ja, sie waren dann eine Woche bei der anderen Schwester an der Nordsee und als er zurückkam, habe ich schon gemerkt, also total 180 Grad gewandelt und er hat auch gleich sein Konto gekündigt und das Geld runtergeholt und ja, und dann habe ich ihn zur Rede gestellt und nein, das stimmt nicht und dies und jenes und dann sind wir nochmal kurz weggefahren zu meinem Bruder zum Geburtstag und da habe ich eben das Handy gefunden, weil er das unbeaufsichtigt liegen gelassen hat und dann habe ich eben reingeschaut und gesehen, was alles drin ist. So Fotos, eindeutige Fotos und Liebesmails und alles. Und hast du ihn damit konfrontiert? Ja. Damit habe ich ihn dann noch nicht konfrontiert, weil ich erstmal den Mann angerufen habe von ihr und er hat gesagt, Christa, das kann doch nicht sein, die sind Geschwister und so und das geht doch gar nicht und sage ich doch, Michael, das geht und das ist so und ja, dann habe ich Ruhe gegeben und dann hat er mich angerufen und hat gesagt, Christa, das stimmt, er hat das Tagebuch gefunden von ihr und da stand alles drin und zwar war sie dann auch noch eine Woche in Köln gewesen, wo ich nichts von gemerkt habe und sie hat... Okay, machen wir es mal, Christa, machen wir es mal nicht zu ausführlich. Ja. Fakt ist, dass die beiden ein Verhältnis haben. Ja. Fakt ist, dass es quasi bewiesen ist, aber er streitet es immer noch ab. Ja. Immer noch, bis heute. Ja. Aber die Fakten liegen doch auf dem Tisch. Ja, sicher, ich weiß nicht. Du hast gesagt, ich habe das und das in deinem Handy gesehen und der Mann hat das und das im Tagebuch gelesen. Ja, was kann man da noch abstreiten? Ja, das frage ich mich ja auch. Wie läuft denn so ein Gespräch ab? Dann sagst du ihm das und dann sagt er, nee, stimmt nicht? Oder wie? Wir haben uns das nur geschrieben, weil sie so eine Fantasien hat und so. Und da habe ich gesagt, naja gut, man kann sich ja sowas schreiben mit Frauen, aber doch nicht mit der eigenen Schwester, habe ich gesagt. Das geht doch nicht. Wie oft sehen die sich denn im Moment? Sie wohnt in der Oberlausitz und er wohnt jetzt in Köln. Also wir haben in Köln gewohnt und ja, über Skype und ja, weiß ich nicht wie und was. Ich bin dann sofort ausgezogen. Ach so, du bist gar nicht mehr mit ihm zusammen in einer Wohnung? Nein, wir sind 40 Jahre verheiratet und jetzt hat er die Scheidung eingereicht und was ich eben überhaupt nicht verkrafte. Das heißt, er ist gar nicht mehr jetzt mehr irgendwas zu retten. Er hat die Scheidung eingereicht. Ja, er hat die Scheidung. Das heißt ja im Klartext, dass er das zugibt und dich zumindest nicht mehr will. Ja, so ungefähr. Das heißt das. Ja, ich denke mir auch, dass die irgendwie eine gemeinsame Zukunft irgendwann mal planen, ja. Ihr wart so lange zusammen? Ja, 40 Jahre. Und jetzt geht's dir richtig dreckig? Mir geht's auch dreckig, ja. Hast du noch mit ihm Kontakt? Er ruft mich überhaupt nicht an, aber ich rufe ihn ja öfter mal an, wegen irgendwelchen gerichtlichen Sachen und... Und wie verlaufen diese Gespräche? Er legt den Hörer daneben und lässt mich eben erzählen und... Er spricht gar nicht wirklich mit dir? Er spricht gar nicht mit mir, nein. Er lässt dich verreden? Er hat auch keine Argumente oder wenn ich irgendwie... das muss ich mir nicht gefallen lassen und ja, und das muss ich mir jetzt nicht sagen und ja. Ich will dir mal sagen, ich würde den gar nicht mehr anrufen. Nein, er hat auch gesagt letztens, ich soll ihn nicht mehr anrufen. Das mache ich jetzt auch nicht mehr. Auf keinen Fall. Nein. Sie, dass jetzt diese, so traurig und so schrecklich das ist und so schmerzlich für dich vor allen Dingen, sie, dass die Sache jetzt über die Bühne geht, die Scheidung, und lass um Gottes Willen die Hände von dem. Du machst dich ja lächerlich, wenn du da immer zu anrufst. Ja, das ist mir klar, aber ich wollte nochmal retten, was zu retten ist. Aber da ist nichts mehr zu retten. Da ist nichts mehr zu retten. Nee. Und aber ja, ich habe immer noch versucht, dass er es zugibt oder ja, sagt. Ja. Gut, ne? Ja. Das habe ich immer noch gedacht, weil es ja eindeutig ist. Aber weißt du, de facto hat das ja schon zugegeben. Wie war denn eure Ehe und eure Beziehung, bevor diese Frau aufgetaucht ist? Na, ganz normal. Also wir haben keine Probleme gehabt und nun gut, nach 40 Jahren Ehe ist die Liebe nicht mehr so, wie es sein sollte. Und ich habe auch Brustkrebs gehabt 2011, das habe ich auch noch gut überstanden, aber... Ihr habt eine gemeinsame Tochter? Ja. Und was sagt die zu der ganzen Geschichte? Na, sie will gar nichts mehr von ihm wissen. Also, sie ist so enttäuscht und also, ja. Boah, das sind harte Zeiten, Christa. Das sind ganz harte Zeiten. Dein ganzes Leben. Ich weiß auch nicht, ob ich das überlebe und ob ich das überhaupt noch will und es geht nicht. Ja, das wirst du schaffen, Christa. Nee, das schaffe ich nicht, das weiß ich. Das schaffe ich überhaupt nicht. Dann musst du dir ganz dringend professionell... Ja, ich will das jeden Tag aus meinem Kopf haben, aber es geht nicht raus. Mhm. Ja, das verstehe ich. Jeden Tag da, schon über ein Jahr. Mhm. Ist doch nicht normal. Aber wenn du was ich verstehen kann, wenn man 40 Jahre mit jemandem verheiratet ist und so abserviert wird, ist das eine unermessliche Verletzung. Wenn du das Gefühl hast, dass du das nicht alleine schaffst, dann musst du dir professionelle Hilfe suchen. Musst du, sonst schaffst du es nicht. Und dein Leben ist wertvoll. Und du kannst dein Leben wegen dem, der dir das jetzt so angetan hat, darfst du nicht wegschmeißen. Das darf nicht passieren. Ja. Das Ziel muss sein... Ich habe aber keinen Sinn mehr in meinem Leben. Ja, aber das Ziel muss sein, wieder einen Sinn zu finden und diese schlimme Phase zu überschreiten, damit du wieder zur Lebensqualität kommst. Und ich sage dir, dass du das schaffen wirst. Mhm. Aber du musst dir Hilfe holen dazu. Ich glaube, dass du alleine so sehr in dem eigenen Saft garst, dass du wie im Hamsterrad sitzt und gar nicht vorankommst. Mhm, überhaupt nicht. Mhm. Ja. Wie, was du machen könntest, liebe Christa, das erklärt und wird dir jetzt meine Psychologin mal darlegen. Ich rate es dir wirklich sehr, sehr, sehr dringend. Also ich sag dir, es wird dir gut tun. Jetzt legst du bitte auf und Sabine ruft dich an und sie wird dir die Ratschläge geben, was du vielleicht schon gleich morgen einleiten könntest. Okay. Alles Gute von Herzen und viel Kraft wünsche ich dir. Gut, danke schön. Tschüss, du legst auf, wir melden uns. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. 1.21 Uhr haben wir morgen, heißt unser Thema. Morgen ist der Thementag. Morgen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema: Mit dieser Schuld muss ich leben. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die etwas sehr Schlimmes getan haben. Aber wirklich etwas sehr Schlimmes, die getötet haben, die vergewaltigt haben, die betrogen haben oder die ein Leben, wie auch immer, zerstört, vernichtet haben. Wie lebt ihr mit dieser Schuld? Kann man eine solche Schuld irgendwann verarbeiten und wieder zur Normalität zurückkommen oder belastet einen das ganze Leben? Wenn ihr mir davon erzählen wollt, dann meldet euch doch bitte schon mal per Mail domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an. 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet und kostenfrei für euch 0800 220 5050. Mit dieser Schuld muss ich leben. Das ist unser Thema morgen. Und jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht und hier ist Claudia und Claudia ist 51. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe ein ähnliches Problem wie die vorherige Anruferin. Ja. Ich komme auch überhaupt nicht mit der Situation klar, dass mich mein Mann verlassen hat nach über 30 Jahren. Und ich habe jetzt da spontan angerufen. Ich bin total nervös. Wann hat dein Mann dich denn verlassen, Claudia? Ja, also er hat mir im Juli gesagt, dass er mich verlassen will und dass er mit mir nicht mehr leben kann. Das ist kein schönes Leben für ihn. Hat er eine neue? Und da hat er noch gesagt, er hat keine neue. Und dann bin ich ihm aber nach 3 Wochen draufgekommen, dass er schon eine neue, die er aber schon ein Jahr ungefähr hatte. Mhm. Und dazu muss ich sagen, mein Mann ist ein notorischer Fremdgänger gewesen. Also der macht es seit, da waren wir noch gar nicht verheiratet. Also die ganze Ehe über? Die ganze Ehe über und ich habe da immer sehr drunter gelitten, aber bin immer wieder auf ihn zugegangen und ich habe halt immer gedacht, wir haben eine ganz besondere Verbindung und kann uns nichts anhaben. Hast du eine Vorstellung, wie viel Mal der in diesen 30 Jahren dir fremdgegangen ist? So genau weiß ich es nicht. Da gab es schon auch wieder ein paar Jahre, wo dann nichts war oder wo ich es nicht wusste. Ich sag mal seriell und dann waren die aber teilweise zwischen kurz, 2-3 Monate oder dann auch eine, die fast 5 Jahre ging, eine Beziehung. Und das wusstest du alles? Ja, aber alles immer im Nachhinein. Aber immerhin im Nachhinein? Ja, und nur alles, was ich ihm beweisen kann, alles andere, er lügt und lügt und lügt. Jetzt frage ich mich natürlich, wieso du das so lange mit dem ausgehalten hast. Und warum du das hingenommen hast? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Oder weil ich ihn halt immer geliebt habe und weil er vielleicht es auch getrennt hat, weil das waren irgendwie so Parallelleben, weil wir eigentlich ein schönes, glückliches Leben irgendwo hatten. Das hast du dir so eingeredet? Wahrscheinlich. Und jetzt bricht alles raus und jetzt ist er ausgezogen und jetzt ist alles schlecht gewesen und alles... Claudia, weißt du, was ich ganz spontan zu dir sage? Mhm. Gratulation, gut, dass er weg ist. Nee, aber mir geht es genauso wie meiner Voranruferin. Ja. Ich habe den zum Beispiel gestern, ich kenne mich nicht mehr, ich habe den 200 Mal angerufen. Ach. Ich schreibe dem SMS, ich komme nicht los. Nein, dieser Mann hat dich 30 Jahre betrogen und belogen. Und wir wissen gar nicht, in welchem Ausmaß. Wer weiß, es gibt nur eine große Dunkelziffer dahinter. Es ist gut, dass er weg ist und dass er dir nicht mehr wehtun kann. Den Schritt, den er jetzt gemacht hat, hättest du eigentlich tun müssen, aber schwamm drüber. Entscheidend ist, was nun jetzt ist, dass er weg ist. Lass bloß die Finger von dem Typ. Du bist eine Frau von einem, du bist erst 51 Jahre alt. Ja, das ist ja mein Problem auch. Ja, aber du kannst doch nochmal komplett voll und neu durchstehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Warum ich kann nicht? Mir ein Leben ohne meinen Mann nicht vorstellen. Aber er hat... Aber du versteigst dich doch in eine Person, die es eigentlich gar nicht gegeben hat, sondern in eine Illusion. Wenn du diese Person dir klar vor Augen hältst, die er ist und war, kannst du mir nicht erzählen, dass du eine Sehnsucht danach hast. Ich weiß es nicht und ich... Du drängst alles... Ich verstehe mich selber nicht mehr. Ja, nein, ich glaube, dass du die ganzen Jahre immer all das, was wirklich ist und das, was Negatives und Schlechtes, hast du weggedrückt. Und hast dich immer hineingesponnen in die schönen Erlebnisse und in die Illusionen, die du von einem Mann haben möchtest. Wie du einen Mann haben möchtest. Und da war er mal nett zu dir und dann war alles wieder gut und ganz toll. Wir hatten auch ein gutes Verhältnis und das, ja, trotz allem. Und ja, aber es bleibt ja der Geschmack. Ich komme halt so wie Sondermüll entsorgt, weggeschmissen. Stell dir mal vor, Claudia, stell dir mal bitte vor, was das für eine Verhaltensweise wäre, wenn du in diesen 30 Jahren, sagen wir mal, mit 30 Männern Sex gehabt hättest. In jedem Jahr nur mit einem. Mhm. Stell dir mal vor, wie schweinisch du dir wahrscheinlich vorkämst. Das stimmt, ja. Und wie sehr du dich schämen würdest und denken würdest, was bin ich für eine Ehefrau? Mhm. Dem war das völlig wurscht, der hat das gemacht. Und wahrscheinlich sind es noch mehr als 30 gewesen. Bestimmt. Mann. Ich glaube, du bist da in so einem Ritual, in so einem psychischen Ritual drin, was du da seit 30 Jahren praktizierst. Und deswegen kommst du da nicht raus. Ich sage zu dir auch, dass du dir von außen Hilfe holen musst. Ja, das sagen meine Freunde auch, aber irgendwie... Du musst es aber auch wollen. Ja, ich will es nicht richtig. Ja, aber das musst du wollen. Mhm. Indem du dir wirklich vor Augen führst, was das für ein Typ ist. Mein Gott, wenn man eine Frau liebt, wenn man einen Menschen liebt, geht man doch nicht so mit dem um, wie du es mir gerade geschildert hast. Auch wenn er dann wieder mal nett zu dir war. Das macht es doch gar nicht wieder gut. Ja, aber es ist doch dann irgendwo im Nachhinein das ganze Leben... Und es ist ja mehr als das halbe Leben, das ich mit ihm verbracht habe, ist ja im Nachhinein dann alles nichts gewesen. Ich will dir mal was sagen, Claudia. Du kannst die Vergangenheit, die können wir nicht mehr ändern. Aber jetzt die Zukunft und die Gegenwart vor allen Dingen. Aber mir geht es so, ich sehe da auch keine Zukunft. Ich weiß es nicht. Nochmal, die Vergangenheit können wir nicht ändern. Mhm. Aber jetzt die Gegenwart, die kannst du auf eine richtige Bahn bringen und richtig und ordentlich und gut leben für dich. Und dann hast du auch wieder eine Zukunft. Man kann das nicht gut machen, was in der Vergangenheit gelaufen ist. Das ist nun mal so, damit muss man leben. Aber das ist jetzt auch wurscht. Jetzt geht es darum, das Jetzt zu sehen und die unmittelbare Zukunft. Ihr habt Kinder? Ja, 4 Stück. 4 Kinder? Mhm. Die sind schon erwachsen, mhm. Einige? Die sind alle erwachsen. Die kennen die Situation. Was sagen die? Wie beurteilen die? Die kennen die Situation erst seit jetzt, weil das habe ich immer alles unter den Teppich, oder das wollte ich auch nicht, dass die Kinder damit reingezogen natürlich, werden. Natürlich, du wolltest ja die heile Familie darstellen. Ja. So, was sagen die Kinder jetzt, nachdem sie alles wissen? Ja, unterschiedlich. Einer, den interessiert es nicht, der sagt, lass mich mit dem in Ruhe. Und die anderen, ja, die sagen, oh, trenn dich, oder, ja, ich... Es ist immerhin der Vater und er hat sich ja um die Kinder auch gekümmert. Es ist ja nicht so, dass er das nicht gemacht hat, mhm. Aber sie sind halt auch schockiert und ja. Und es gibt Freundinnen, die dir auch raten, dass du dir Hilfe holen sollst? Ja. Mhm. Gute Freundin, ganz enge Freundin. Mhm. Ja, siehst du. Enge Freundin, gute Freundin wissen, kennen einen sehr gut. Und da ist der Ratschlag meistens sehr richtig, was die sagen. Ja, ich sag's dir als komplett außenstehender Mensch. Ich weiß es vom Kopf. In der Theorie weiß ich das ja, ganz genau. Dann musst du es mit Puff. Aber ich kann es nicht umsetzen und ich hasse mich selber dafür. Und jetzt ist auch nur die Weihnachtszeit und alles. Es ist so schlimm. Ich heule dann schon bei der Milka-Werbung im Fernsehen. Und Also der nächste praktische Schritt ist, dass du dir einimpfen musst. Du musst dir den Befehl dazu geben, dass du den nicht mehr anrufst. Das habe ich mal eine Woche geschafft und dann war es wieder vorbei. Claudia, der verachtet dich. Der findet dich zum Kotzen. Er sagt, er will mir nicht mehr wehtun und drum lügt er noch. Ja, ist doch alles furchtbar. Dann kommt er nur auf die Mitleid zu. Wenn das Handy klingelt und der sieht, dass du das bist oder was. Ja, der geht ja dann tagelang nicht ran. Ja, oder so. Siehst du mal, der geht gar nicht mehr ran, weil dem ist das so lästig. Mhm. Du bist dem so lästig. Ja, und das ist ja das Schlimme. Glaube bloß nicht, dass du irgendwas Positives für dich noch bewirken kannst, indem du da anrufst. Du machst dich nur kleiner und kleiner und kleiner. So, und das darf alles nicht passieren. Das ist das erste Gebot, was du auch jetzt alleine schaffen musst, dass du ein striktes Kommunikationsverbot hier auferlegst. Aber das weiß ich genau, dass ich den morgen früh wieder anrufe. Ich würde dir am liebsten das Handy wegnehmen, wenn du hier in der Ecke wohnen würdest. So. Kopfmäßig ist es dir klar, sagst du. Kopfmäßig ist mir alles klar. So, da musst du mit einem Profi das trainieren, dass es auch in dein Herz übergeht. Das ist wie wenn jemand eine Diät macht, der weiß auch, wie es geht, aber er schafft es nicht. Genau, deswegen brauchst du jetzt von außen Hilfe. Vielleicht ist der Anruf hier schon mal ganz gut, ist der erste Schritt. Du musst dir ganz schnell jemanden holen, der mit dir eine gute Verhaltenstherapie macht und der dich wegführt von diesem Mann, damit du mal richtig deinen Kopf durchspülen kannst, damit du dein Gehirn mal duschen kannst. Das klingt so dumm, ich weiß, ich kann mir ein Leben ohne diesen Mann nicht vorstellen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Aber ist das nicht ein bisschen jämmerlich? Es ist jämmerlich, ja. Du bist 50 Jahre alt. Mhm. Willst du die nächsten 30 Jahre auch noch nach Strich und Faden belogen und betrogen werden? Das sagt er ja. Er sagt ja auch, er hat früher immer gesagt, er ändert sich. Jetzt sagt er, er wird sich nie mehr ändern. Ja. Toll, endlich sagt er es. Und so ein Satz sollte dir helfen. Wenn du so weiterleben würdest, würdest du irgendwann mit 80 Jahren sagen, mein Gott, ich habe mein Leben falsch gelebt. Aber jetzt habe ich es auch schon. Ja, aber jetzt hast du, wenn alles gut läuft, noch 30 oder 35 oder sogar 40 Jahre vor dir. So, dann mach was raus, Mensch, mach was raus. Jammer nicht der miesen Vergangenheit hinterher. Jammer nicht einem miesen Typ hinterher. Ist schon alles richtig, aber man kann ja nicht aus seiner Haut raus. Das ist ja das Hauptproblem. Aber man muss es versuchen. Man muss es versuchen. Und ich respektiere sehr, wenn du sagst, ich schaff das nicht. Ich bin seit 30 Jahren da gefangen in meiner Welt, in meiner Wirklichkeit, in meiner Haut. Gut, dann hol dir Hilfe. So, und jetzt wird meine Psychologin dich anrufen und dir erklären, welche Hilfe und welche Therapieform alle am besten für dich ist. Bitte. Soll ich dann jetzt auflegen? Ja, bitte leg auf und dann wird sie dich, ich weiß nicht, ob sie sofort anruft, aber auf jeden Fall im Laufe der nächsten halben Stunde wird sie dich anrufen. Gut, danke. Mach es und alles Gute, Claudia. Danke, tschüss. Gerne, tschüss, ciao. 1.33 Uhr und hier ist der Jens und Jens ist 18. Guten Morgen, Jens. Guten Morgen, Domian, hallo. Hallo, Jens. So, um was geht's bei dir? Es geht darum, und zwar, ja, ich habe ein paar Freunde, also mit zwei Freunden mache ich jetzt regelmäßig so skurrile Tänze mitten in der Öffentlichkeit. Skurrile und, Tänze in der Öffentlichkeit? Genau, also wir sind dann kostümiert und wir haben uns jetzt letztens, eigentlich vorgestern war das, am Kölner Weihnachtsmarkt, an dem römisch-germanischen Museum. Ja, ist hier gleich um die Ecke. Genau, haben uns hingestellt und hatten Fuchskostüme an. Was für Kostüme? Fuchskostüme, ja. Genau. Und haben dann einfach zu dem neuen Lied, was ja momentan auch mega berühmt ist, What Does a Fox Say, einfach mal total losgelegt. Und wir waren überrascht, dass so viele Leute das interessiert haben. Hattet ihr die Musik dabei oder wie habt ihr das gemacht? Ja, genau. Also mit Anlage und so. Wie viele Leute seid ihr? Drei insgesamt. Drei. Das heißt, das ist so ein Spontan-Dancing. Genau. Eine spontane Improvisation irgendwo, da wo viele Leute sind. Genau, genau. Immer in diesen Kostümen? Nee, wir hatten jetzt auch zu dem Lied Gangnam Style hatten wir so bunte Neon-Prenanzüge an, dass man uns nicht gesehen hat und wir konnten aber rausgucken. Und wie lange dauert dann so ein Auftritt? 5 Minuten und dann sind wir auch wieder weg. Sammelt ihr auch Geld? Wollt ihr Geld haben? Nee. Einfach just for fun. Also die Leute haben schon mal öfters angeboten, aber das wollen wir nicht. Das ist ja lustig. Das finde ich ja lustig. Ja, sag mir mal was Lustiges hier. Was machst du sonst so im Leben, vom Beruf? Ja, ich mache jetzt eine ziemlich trockene Ausbildung als Bürokaufmann. Ja, gut, dann ist das ein guter Ausgleich, mal sowas Kreatives zu machen. Genau. Ja. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Also wir waren früher schon in der Breakdance-Gruppe. Ja. Und ja, wir kennen uns jetzt seit 11 Jahren insgesamt schon, also seit kleinen Kindern schon. Und wir haben immer schon getanzt und jetzt hatten einfach mal Lust drauf. Und jetzt hat das so spontan im Raum gestanden, also ja, nach dem Motto, wir haben rumgeschert und so ist das dann entstanden, ja. Man muss mal überlegen, ich meine, am Weihnachtsmarkt ist ja klar, da sind ganz viele Menschen und da hat man sein Publikum. Ihr müsst jetzt vielleicht auch mal zu Orten gehen, wo man euch nun überhaupt nicht erwartet. Haben wir auch schon mal gemacht, an der Hauptstraße. An der Hauptstraße, einfach so. Ja, zu Wolfgang Petri. Und da, was haben die, wie haben die Leute reagiert? Ja, also es waren erstmal die Autofahrer, die haben gewunken. Und die paar Passanten, die da langgelaufen sind, manche sind auch stehen geblieben und irgendwie war das Feedback bis jetzt überwiegend positiv. Ja, glaube ich auch. Das finden ja alle Leute irgendwie nett. Ihr macht ja nichts Schlimmes oder ihr seid nicht penetrant. Ja, ihr seid nicht penetrant oder aufdringlich oder so. Es ist einfach wie so ein kleines Feuerwerk, ne? Und dann ist es wieder weg. Genau. Ja. So, was sind die nächsten Aktionen? Also die nächsten Aktionen, die wir geplant hatten, da will sogar meine Freundin mitmachen, das muss schon was heißen. Wir wollen am Bahnhof in Düsseldorf, wollen wir jetzt einen längeren Auftritt haben wir schon geplant und sind gerade am Üben. Oh. Und da wollen wir 3 Lieder tanzen und dann wollen wir auch wieder so schnell und unauffällig verschwinden, wie es nur geht. Und du willst noch nicht verraten, wann das sein wird? Oder vielleicht ausnahmsweise mal doch? Also wir sind noch am Plan. Das wäre jetzt ein bisschen spontan. Ja. Also das könnte ich jetzt so nicht konkret sagen. Würde eigentlich auch zu der Aktion gar nicht passen, wenn wir dafür jetzt Werbung machen würden. Ne? Denn der Clou ist ja, dass ihr einfach so auftaucht und... Aus dem Nichts, genau. Das hat doch eben schon zu der Redaktion gesagt. Das ist das Coole daran. Das finde ich sehr schön. Dann bin ich mal gespannt, wenn ich mal irgendwann durch Köln oder Düsseldorf laufe, ob ich euch sehe. Und wenn ich euch sehe, spreche ich euch an. Ja, das wäre super. Wobei ich glaube, wenn du da langläufst, interessieren die Leute sich, glaube ich, eher für dich. Ach du lieber Gott, nein. Jens, dann viel Spaß bei den Sessions, bei den spontanen Tänzereien. Alles Gute und schönen Gruß an die anderen. Ja, danke schön. Ne? Tschüss. Ciao. An der Stelle nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema: Mit dieser Schuld muss ich leben. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die etwas sehr Schlimmes gemacht haben, etwas sehr Schlimmes zu verantworten haben in ihrem Leben. Und ich frage euch, die ihr das gemacht habt, wie lebt ihr damit? Wie lange habt ihr gebraucht, vielleicht eine große Schuld zu verarbeiten? Kann man eine große Schuld verarbeiten? Oder gibt es vielleicht auch Leute unter euch, die seit 30, 40 Jahren etwas mit sich herumtragen und worüber sie nicht hinwegkommen, weil das zu bedrückend ist? Gerne könnt ihr ab 0 Uhr wie immer anrufen oder uns mailen, domian@wdr.de. Mit dieser Schuld muss ich leben. Unser Thema morgen Nacht. So, und hier ist Andi. Andi ist 51. Hallo Andi. Hi, grüß dich, Domian. Andi, um was geht's? Bitte? Um was geht's? Ich will aussteigen aus dem Motorradclub, soll ein Schutzprogramm, aber weiß nicht, ob ich es machen soll, weil ich eine Familie habe. Du bist in einer Rockergruppe? Ja. Einer bekannten Rockergruppe? Ja. Ich bin Member bei der Hell Angels. Bitte? Bitte? Ich verstehe dich nicht, sag's nochmal. Ich habe gesagt, ich bin Mitglied bei den Hell Angels seit über 30 Jahren. Bei den Hell Angels? Ja. Ja. Ich verstehe es akustisch nicht so gut. Seit über 30 Jahren, ja? Ja, seit 30 Jahren. Habe ein Angebot vom WKA bekommen, soll ein Zeugenschutzprogramm gehen. Das Problem ist so, ich habe eine Familie. Mhm. Warum ist das dann ein Problem? Ja, was passiert mit meiner Familie? Was sagt die Polizei? Ja, die Polizei sagt, würde gehen, aber... Meine Kinder sind zwischen 10 und 15 Jahre alt und ich weiß nicht, ob die das alles kapieren, wenn sie eine komplett neue Identität bekommen. Das würde bedeuten, eine komplett neue Identität. Es würde wahrscheinlich auch bedeuten, einen Umzug in eine fremde neue Umgebung. Ja, sogar in ein fremdes Land, wenn ich will. Sogar in ein fremdes Land? Mhm. Mhm. Warum, wenn man 30 Jahre bei den Hells Angels war, warum willst du weg? Weil... da Ermittlungsverfahren laufen und da wäre ich dann wahrscheinlich auch mit dabei und dann würde ich unter 9 Jahren Gefängnis dabei rauskommen. Was wirft man euch oder im Besonderen dann auch dir vor? Waffenhandel, Zuhälterei, Menschenhandel, Drogenhandel, Erpressung, Schutz der Erpressung, Raub. Ja, und an all diesen Sachen warst du auch beteiligt? 80%. 80%? Das heißt, du hast auch sehr viel Schuld auf dich schon geladen in deinem Leben. Ja, kann man so sagen, ja. Wie kommt das, dass du jetzt erst mit 51, dass das Gewissen sich erst meldet und die klaren Gedanken? Ja, Eingebung schreibe ich nicht. Hat halt so ergeben. Es war, ich muss sozusagen ein sehr, sehr guter Freund von mir von der Schule, der ist am BKA. Mit dem habe ich schon seit der Schulzeit Kontakt und wir hatten auch immer Kontakt. Und das hat sich aber jetzt in der letzten halben Jahr sehr intensiver halt ergeben. Und du hattest all die vielen Jahre mit dem Mann vom BKA Kontakt. Ja. Das heißt, der wusste doch dann ganz viele Insider-Sachen von dir auch. Nein. Wir haben nie über seine Arbeit gesprochen, beziehungsweise ich habe nie über meine Arbeit gesprochen. Aber der wusste, was mit dir los ist. Ja, klar. Man wundert mich, dass der da nicht weiter gebohrt hat. An der Anfangszeit hat er mal so gefragt, dann habe ich gesagt, hier, was, mach du dein Ding, ich mach mein Ding und wir haben uns immer mit Respekt. Verstehe. Mit Respekt immer behandelt, ja. Verstehe. Wenn man bei den Hells Angels ist oder so, wie du es jetzt lange warst, ist man das hauptberuflich oder hat man auch noch einen Scheinberuf, bürgerlich? Ich hab keinen Beruf mehr. Ich hab Beruf Hells Angels. Das heißt, du hast hauptsächlich oder ausschließlich von den kriminellen Machenschaften gelebt? Ja, oder hab gewisse Sachen organisiert oder hab gewisse Tätigkeiten getan, die nicht mehr legal waren. Verstehe. Wenn du jetzt dein Leben Revue passieren lässt, die 30 Jahre, was ist das Schlimmste, für das du Verantwortung trägst? Schlimmste? Es gibt so viele Sachen, die ich gemacht habe. Schlägereien, Auf jemanden geschossen? Ja. Hast du auch jemanden umgebracht? Nee. Weißt du, was aus den Menschen, die du zusammengeschlagen hast oder auf die du geschossen hast, weißt du, was aus den Verletzten dann geworden ist? Das war mir damals egal. Heute denke ich darüber anders, ja, damals war es egal, wenn ich was mit Spaß starte. Weiß deine Frau Bescheid, was du gemacht hast? Also? Meine Frau weiß darüber Bescheid, ja. Und wie hat die zu deiner Tätigkeit gestanden? Meine Frau ist auch mit ein Grund, warum ich das mache. Erklär mal, meine Frau hat mir gesagt, ob ich jetzt die letzten 20 Jahre noch so weitermachen möchte oder ob ich dann mal irgendwann mit mir Frieden selber schließen wollte. Du hast zwei Kinder oder wie viele Kinder hast du? Ich habe insgesamt sechs Kinder. Ach, sechs Kinder. Ja, aber mit dieser Frau habe ich nur drei. Kam dir nie so der Gedanke, ich bin ja im Prinzip ein ganz übles Vorbild für meine Kinder? Nee, meine Kinder kriegen das ja mit. Bitte? Meine Kinder bekommen das ja mit. Nee, aber irgendwann werden sie es ja mal mitbekommen und dann wird das Bild vom Vater zusammenfallen, das sie vielleicht bisher hatten. Ja, das auf jeden Fall. Was hast du denn den Kindern gesagt, was du beruflich machst? Ich fahre Motorrad. Also meine Kinder, die kennen das halt nur so. Du fährst Motorrad? Und, ich fahre Motorrad. Ja gut, ich meine, entschuldige bitte, Domian, aber was soll ich meinen Kindern groß erklären? Ja, ich wundere mich, dass die da nicht weiter nachfragen, wie Papa fährt vom Beruf. Ja, die habe ich auch schon mitgenommen und so und die waren schon auf Treffen und so weiter und so fort, ja. Man fragt. Aber wenn es dann ins Angemachte geht, so gesagt, dann sind meine Kinder logischerweise nicht zu Hause. Wie alt ist das älteste Kind? Möchte ich jetzt nicht sagen. Ja, okay, alles klar. So, jetzt möchtest du aussteigen. Du hattest schon Kontakt mit der Polizei, Zeugenschutzprogramm und so weiter. Bist du denn im Moment noch bei den Hells Angels? Ja. Aber die wissen nichts von deinen Ideen. Mit Sicherheit nicht, da willst du mir wahrscheinlich schon mit dir telefonieren. Was würde passieren, ja. wenn die das erfahren? Da will ich irgendwann tot in der Ecke liegen. Ich bewundere deinen Mut, dich hier zu äußern. Dir ist ja klar, dass... Ich habe diese Stimme, die du hörst, ist halt meine Originalstimme. Das ist nicht deine Originalstimme? Nein, Gottes Willen. Du verfremdest selbst deine Stimme irgendwie? Ja, natürlich. Ich verstehe. Und somit wird man... Es gibt mit Sicherheit auch Menschen, die da mithören eventuell. Und absolut. Absolut. Und diese Gefahr will ich mich nicht aussetzen. Mhm. Ja. Also, wenn es auch sehr spät ist, Andi, oder wie immer du auch heißen magst, finde ich das natürlich sehr gut, was du da machst. Das Problem ist halt nur, ja. Ich weiß definitiv nicht, wie ich damit umgehen habe, wenn ich jetzt zum Beispiel Schneider heiße, und dann heißen meine Kinder auf einmal Müller. Ja. Mhm. Und also das ist halt das Problem, was ich habe. Das ist halt das Problem hauptsächlich, was ich habe. Ja. Wenn man in ein solches Zeugenschutzprogramm kommt, ich kenne mich da nicht so mit aus, aber ich bin sicher, dass die Polizei da einem sehr viel Hilfestellungen gibt und alle Alltagsprobleme einem hilft, erstmal zu erledigen. Davon gehe ich aus. Ich weiß auf jeden Fall auch, dass ich kriege im Monat so und so viel Geld erstmal für ein Jahr lang, kriege ein Haus gestellt, beziehungsweise eine Wohnung gestellt und habe drei Sachen zur Auswahl. Die sagen entweder Deutschland oder ins Ausland. Ja. Das weiß ich auch definitiv. Ja. Es geht mir halt nur darum, dass meine Kinder, die noch nicht so alt sind, ja, aber dass sie dann auch irgendwann sagen, ja, ich heiße ja normalerweise Marionette Schmidt. Ja. Mhm. Ich finde, Andi, dass dieses Problem musst du lösen und ist lösbar. Und diese Unannehmlichkeiten, die da entstehen, finde ich, musst du bewältigen. Mhm. Du hast jetzt die Chance, dein Leben zu verändern und dein Leben auf eine ordentliche Bahn zu lenken. Bisher hast du ziemlich beschissen gelebt, ist dir klar. Ja. Du hast viel Leid angerichtet und Unrecht angerichtet und warst für deine Kinder, wenn sie mal alles erfahren werden, ein erbärmlicher Vater als Vorbild. In deiner Haltung. Ja, wie gesagt, für meine Kinder bin ich halt der liebe Papa. Ja. Okay, zu Hause ist es schon völlig in Ordnung. Ja, ja. Ja. So, aber ich glaube, dass du auch, wenn dann mal alles auf dem Tisch liegt, auch bei den Kindern, wenn die älter werden, Respekt ernten wirst, wenn du jetzt dein Leben veränderst. Mhm. Und vor allen Dingen, deine Frau rät dir ja nun auch sehr dazu. Ich meine Frau sagt ja zu mir, was passiert in 10 oder in 12 Jahren oder 15 Jahren. Vor allem, ich habe hier in Deutschland eine Villa, ich fahre Autos in der Oberklasse. Mhm. Das heißt, die schönen Zeiten sind dann auch vorbei. Du wirst dann einfacher leben. Aber, ja, ich, aber du, dir ist klar, auf welcher Grundlage du deinen Reichtum genießt, nämlich auf einer kriminellen Grundlage. Ja, richtig. Du hast ja nun sehr viel zu verantworten, wie du gerade gesagt hast. Was bedeutet jetzt Zeugenschutzprogramm? Bedeutet das, dass du vollkommen frei weiterleben kannst? Ja, das erste Jahr ist erstmal zur absoluten, ich komme an einen geheimen Ort in Anführungsstrichen, wird dann meine Aussagen machen, die Aussagen, also die vom BKA haben gesagt, wenn ich die Aussagen machen würde, würde es mindestens 2 Wochen dauern, jeden Tag. Kommt dann mein geheimer Ort, meine Kinder, meine Frau kommen weg, wird dann in Deutschland irgendwo eine Polizeischutz gestellt, 24 Stunden. Mhm. Dann wird irgendwann ein halbes Jahr später, 3 Jahre später, dann, wenn die Ermittlungen so weit fertig sind, wird sie nach Deutschland kommen, bei den Verhandlungen beiwohnen und wird dann wieder weggebracht. Ja, aber du musst nicht ins Gefängnis. Nein, ich habe absolute Straffreiheit. Das ist der Deal. Du packst aus und dafür kriegst du Straffreiheit. Ja, weil wenn das alles so passieren sollte, was passiert, dann wird das auch bestimmt durch die Yellow Press gehen oder mit Sicherheit soll dann... Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass das BKA auch nicht so sehr begeistert davon ist, dass du dich hier äußerst. Weil bitte? Ich könnte mir vorstellen, dass das BKA auch nicht so begeistert ist, dass du dich jetzt hier in der Öffentlichkeit äußerst. Ich glaube nicht. Ich habe mit den Leuten noch keine Sachen irgendwie gemacht, getan. Also ich habe jetzt noch keine Zusage, keine Absage. Ich habe meine Zeit, ich habe gesagt bekommen, ich könnte weiter frei leben, wie ich bin momentan. Mhm. Und das Einzige, was ich machen kann, ist meine Stuhlverbremsung momentan, ja. Da spezielle Vorrichtungen dafür. Und wie schon gesagt, also, was soll passieren? Okay, gut. So, jetzt hast du hier angerufen, um wahrscheinlich mit einem neutralen Menschen einfach mal das zu besprechen. Ja, weil es belastet halt. Das belastet total. Und das kann ich auch gut verstehen, dass man da mal vielleicht außerhalb des eigenen Milieus mal ein Wort sprechen kann. Ich kann es nur noch mal zusammenfassend wiederholen, Andi. Mach es. Nutze diese Chance, dass du dein Leben auf eine rechte Bahn bekommst, auf eine ordentliche Bahn bekommst. Also ich bin momentan so weit, dass ich kaum noch schlafen kann. Dass du was? Dass ich kaum noch schlafen kann. Ja. Weil ich dieses Hin und Wieder immer abwäge, ja. Ja. Ich finde, es gibt kein Wieder, es gibt nur ein Ja. All das, was du als was problematisch ist, das glaube ich dir ja auch. Aber das ist alles überhaupt gar nichts gegen das, was du vorher gemacht hast und was du weitermachen würdest, wenn du dabei bliebest. Mhm. Ich glaube, dass du hinterher für dich und dein Leben sehr stolz bist, dass du das zumindest geschafft hast. Wobei deine persönliche moralische Schuld natürlich bleibt, was du alles gemacht hast. Aber es ist eine Chance, die du jetzt hast. Pack diese Chance am Schopf und mach es. Mach es für dich, für deine Frau, die du liebst, und für deine Kinder, die du liebst. Mach es. Ja, die andere Seite ist halt auch, wenn das alles so klappt und ich werde irgendwann entdeckt, ja, was passiert dann mit meinen Kindern, ja? Ich weiß, das ist alles hochriskant. Aber, ja, aber das musst du alles mit der Polizei besprechen, damit die Maßnahmen so optimal wie nur möglich sind. Sie sagen mir ja, wir tun alles Menschenmögliche, ja. Ich argumentiere auch moralisch. Mhm. Von der Moral, Domian, hast du schon recht, ja. Ich meine, ich habe viele Sachen gemacht, wo ich in Anführungsstrichen Albträume habe, ja. Mhm. Wie man so gewissenlos eiskalt sein kann, ja. Also irgendwie auf dem Kopf die Schalter umgelegt und nicht gedacht, ja. Gut. Andi, ich habe Respekt vor dir, wenn du das machst. Ich habe dir meine klare Meinung gesagt. Mehr kann ich jetzt nicht sagen. Mhm. Mir läuft auch ein bisschen die Zeit weg. Aber ich will dich nicht loswerden, aber ich würde mich jetzt wiederholen. Mhm. Mehr kann ich nicht sagen. Mach es und ich wünsche dir von Herzen, dir und deiner Familie, alles Gute. Alles klar, vielen herzlichen Dank. Danke, ja. Auf Wiederhören. Ciao. Tschüss. Mach weiter, ciao. Tschüss. Stefan, 31. Guten Morgen, Stefan. Schönen guten Morgen, Domian. Hallo Stefan, um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, dass ich im Alter von 10 Jahren eine Übungshandgranate erworben habe, so gesehen. Und, halt mal den Hörer irgendwie anders, du klingst zu dumpf. Hörst du mich jetzt? Ja, es klingt immer noch komisch. Ja, das war nur mein Handy. Hm? Also du hast im Alter von 10 Jahren eine Übungshandgranate erworben? Also ich habe in einem kleinen Dorf gewohnt, wo genau neben dem Dorf war eine Kaserne von den Amerikanern. Mhm. Und die haben einen Truppenübungsplatz da gehabt und haben wahllos ihre Munition verschossen und die Blindgänger nicht aufgesammelt. Mhm. Und ein Jugendlicher, der bei mir im Dorf gewohnt hat, hat sich das zum Hobby gemacht, dass er da hinfährt und die Blindgänger aufsammelt. Mhm. Und hat mir dann damals für 5 D-Mark eine Handgranate, ja, also 40 Millimeter Subkaliber-Granate verkauft. Oh. Und dann? Und meinte zu mir, wenn ich die irgendwo gegenhau, dann kommt da Sprühregen raus. Sprühregen? Ja. Also wie Silvester irgendwie, ja. So, und mit 10 Jahren glaubt man so einen Scheiß, ne? Neugierig. Wie alt war der Junge, der das verkauft hat? Der war 16 damals. Das heißt, der wusste eigentlich, was los ist. Eigentlich auch nicht, weil nachdem das alles passiert ist und rauskam, hat er probiert, noch die gleiche Granate bei sich im Keller aufzusägen, um zu gucken, ob das wirklich so ist. Was genau ist dann passiert? Ja, passiert ist, dass genau gegenüber von meinem Elternhaus, wo meine Eltern gewohnt haben, war ein Spielplatz. Mhm. Und da haben die Kinder gespielt gehabt und dann habe ich mich mit jemand da, die Kinder eben halt so sind, gerangelt oder geklopft eben halt, bla bla. Und und genau neben diesem Spielplatz war das auch so ein Ding dabei. Da war ein Gastank und da hatte ich damals die Granate genau daneben versteckt gehabt. Und nachdem dann diese Klopperei eben halt war, bin ich aus Wut dahin, habe diese Granate rausgeholt, Und Gott sei Dank waren alle anderen Kinder gegen mich, dass die weiter Fußball gespielt haben. So stand ich nur mit einem Mädchen am Zaun, hab mich über den Zaun rüber gebeugt und hab die Granate gegen den Zaun gehauen und dann ist die hochgegangen. Wie verletzt warst du und wie verletzt war das Mädchen? Also ich habe 7 Granatsplitter im Kopf, genau über Augenbrauen und Zwischenaugen gehabt. Mhm. Deswegen bin ich froh, dass ich heute mein Augenlicht noch hab. Sind die Granatsplitter auch ins Gehirn gegangen? Bitte? Sind die Granatsplitter auch ins Gehirn gegangen? Nein, nein, die sind an der Schädeldecke eigentlich hängen geblieben. Und das Mädchen? Und das Mädchen, was neben mir stand, hat 4 Granatsplitter in der Brust gekriegt und sind durch der Lunge geschossen. Ist das Mädchen gerettet worden? Das Mädchen hat, wir waren erstmal geschockt vom Knall. Ich bin erstmal 3 Meter nach hinten geflogen, bin dann aufgestanden, mein ganzes Gesicht war voller Blut, alles hat geblutet. Hm. Ja, dann habe ich mir das weggewischt, dann habe ich, wie gesagt, das Mädchen gesehen, die hat sich nur an ihren T-Shirt, die hat ein weißes T-Shirt angehabt, das wurde immer röter. Hm. Und voller Panik hat sie sich dann aufs Fahrrad gesetzt, die hat 50 Meter neben uns gewohnt und ist dann nach Hause gefahren. Hm. Ja, ist dann sofort per Krankenwagen ins Krankenhaus gekommen und wurde notoperiert, da haben sie die Splitter aus der Lunge rausgeholt. Hat das Mädchen überlebt? Das Mädchen hat überlebt, Gott sei Dank. Und wie gesagt, ich bin dann rüber zu meinen Eltern, zum Elternhaus hin. Mhm. Da war noch ein Bekannter da auf dem Bolzplatz, der hat mich angeguckt und der war auch geschockt. Der hat nur zu mir gesagt, von wegen, du musst nach Hause. Mhm. Und dann bin ich zu mir nach Hause rüber. Ah, und dann kam meine Mutter und mein Vater raus, wo die auch den Knall gehört haben. Die haben gesagt, der Knall war so laut, dass die Fensterscheiben vibriert haben. Eigentlich kann man ja sagen, dass ihr beiden noch großes Glück im Unglück hattet. Riesenglück. Ich bin froh, dass ich meine Hand noch habe, weil ich die Granate ja in der Hand hatte. Aber wie gesagt, das war eine Stielgranate, dass ich in der Hand ein Eisenteil hatte und vorne war nur der Sprengkopf drauf, sonst wäre meine Hand auch weg. Ne? Ja, aber ihr hättet beide auch tot sein können. Ja, natürlich. Je nachdem, wie das verlaufen. Ihr seid beide wieder richtig gesund geworden. Ja, beide richtig gesund geworden. Was ist jetzt aus der Geschichte geworden? Gab es eine Verhandlung? Du hast gerade so eine Andeutung gemacht oder einen. Ne, erstmal war das Ding, ich bin ja nach Hause dann zu mir hin. Mein Vater, der ist, als er mich so überstreben gesehen hat, seinen kleinen 10-jährigen Sohn, der ist gleich umgekippt. Mhm. Und meine Mutter hat mich dann gepackt und hat gleich ein Auto auf der Straße angehalten. Der ist dann, ja, dann sind wir mit demjenigen, der angehalten ist, sind wir dann direkt zum Arzt hingefahren. Mhm. Und dann ab ins Krankenhaus und ja. Nee, ich meinte jetzt, ist es noch zu einem Gerichtsprozess gekommen? Nee. Also soweit ich weiß nicht. Das, was ich weiß, ist, dass, wie gesagt, ein kleines Dorf. Mein Vater ist dann den Abend noch zu dem Vater von den Jugendlichen hin und wollte ja die Selbstjustiz, sag ich mal so, wollte er den stellen. Wollte sie irgendwie rächen oder was weiß ich was. Mhm. Und dann war aber die Polizei schon da und die haben aus dem, sein Jugendzimmer von den Jugendlichen, haben die sämtliche Granaten, dass die mit dem Panzerwagen dahin fahren mussten. Wahnsinn. Und mussten sämtliche Blindgänger und sowas da rausholen. Aber sind die denn nicht dann noch bestraft worden wenigstens? Keiner, also soweit ich weiß, keiner. Wie gesagt, ich war 10 Jahre alt, ich weiß nicht genau, wie das da gelaufen ist. Ja. Also das ist ja, und das ist ja auch, du bist jetzt 31, das ist ja so wahnsinnig lange auch eigentlich her, 22 Jahre her. Ja, geht, aber wie gesagt, belassen tut mich das heute noch, ne? Das glaube ich. Ja. Das war ein mega. Zu den Mädel habe ich keinen Kontakt, außer mal über Facebook so und dann wimmelt sie auch ab. Ich habe schon ein paar Mal, wie soll man sich entschuldigen, was man als Kind gemacht hat? Das ist auch so eine Sache, ne? Ja. Ich meine, dich trifft da ja wirklich keine Schuld, weil du wusstest ja überhaupt nicht, was das ist. Und Schuld trifft diesen 16-jährigen Jungen. Naja, aber das hat in dem Dorf, wo ich gewohnt habe damals, da war das anders. Da hieß es dann alle, ja, der Sohn von den und den, ne? Der hat eine Bombe hochgehen lassen und dies und das. Ne? Ach so. Und dann wurde man auch verachtet da. Ach so, du standst quasi noch als der Schuldige da, dass du das Mädchen nicht verstehe. Das ist natürlich absurd. Das ist absurd. Ja. Dir macht es heute noch zu schaffen, sagst du. Ja, na sicher, natürlich. Mhm. Die Sendung ist rum, Stefan. Wir rufen dich jetzt gleich nochmal an und dann können wir dir noch ein paar Ratschläge geben, okay? Alles klar. Du legst auf, wir melden uns. Tschüss. Jo. Ciao. So, ihr Lieben, in der Technik Tim Dohnke heute und morgen sind wir 1.05 Uhr im Radio und im Fernsehen, bei 1Live, wieder im Fernsehen. Und unser Thema morgen heißt, mit dieser Schuld muss ich leben. Möchte gerne mit Leuten sprechen, die etwas sehr Schlimmes zu verantworten haben und angestellt haben. Wie lebt es sich mit dieser Schuld? 1.05 Uhr. Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.